Wieder dann zu viel. Ich lebe in einer Welt, in der Erfahrung nicht mehr zählt. Warum du so bist, wie du bist, das wird schon lange nicht mehr gefragt. Hast du auch die Schnauze voll? Komm mit mir in den neuen Tag. Halte die Welt an, ich steig aus. Denn ich will hier einfach raus. Halte die Welt an, ich steig aus. Halte die Welt an, ich steig aus. Ich will hier einfach raus. Halte die Welt an, ich steig aus. Erklären, wie sich die Räder richtig drehen. Wie eine Maschine, so soll ich funktionieren. Doch ich spring aus der Bahn und blockiere das ganze System. Hast du auch die Schnauze voll, ganz die Scheiße in diesem Land nicht dehnt. Halte die Welt an, ich steig aus. Ich will hier einfach raus. Halte die Welt an, ich steig aus. Halte die Welt an, ich steig aus. Ich will hier einfach raus. Halte die Welt an, ich steig aus. Ein Lächeln im Gesicht, obwohl dir scheiße geht. Reiche meine Hilfen an, obwohl du's gar nicht willst. Sei nett zu allen Menschen, das wird dir immer prophezeit. Hast du auch die Schnauze voll? Komm mit mir in die Ewigkeit. Halte die Welt an, ich steig aus. Denn ich bin hier einfach raus. Halte die Welt an, ich steig aus. Halte die Welt an, ich steig aus. Denn ich bin hier einfach raus. Halte die Welt an, ich steig aus.